Zum 69. Jahrestag der Entwicklung der koreanischen revolutionären Volksarmee zu den regulären revolutionären Streitkräften durch den Generalissimus Kim Il-sung stellten jüngst die Organisationen von Nigeria und der Demokratischen Republik Kongo die Beiträge ins Internet. Das nigerianische nationale Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studentenkomitee veröffentlichte einen Beitrag mit dem Titel »Der Aufbau der regulären Streitkräfte in Korea«. Darin wurde ausführlich unterstrichen, Genosse Kim Il-sung habe auf der Grundlage der wertvollen Erfahrungen beim Armeeaufbau, die während des anti-japanischen bewaffneten Kampfes gesammelt worden seien, nach der Befreiung des Vaterlandes den Aufbau der regulären Streitkräfte kräftig forciert. Das Nationale Soziologische Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo betonte im Beitrag mit dem Titel »Für die Verstärkung der Selbstverteidigungskräfte« dank der selbstständigen Rüstungsindustrie, die von Kim Il-sung geschaffen und von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un entwickelt worden sei, trage die koreanische Volksarmee als unbesiegbare revolutionäre Armee, die über moderne Angriffs- und Verteidigungsmittel verfüge, ihre Würde zur Schau.